Kundgabe 6452. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.01.1956. Letzte Phase. Glaubenskampf. Ihr tretet bald in die letzte Phase ein, denn die Zeit ist gekommen, der Erwähnung getan wurde seit Beginn dieser Erlösungsepoche. Das Ende dieser Erde steht kurz bevor. Und ihr werdet bald erleben alle Anzeichen, die euch durch Seher und Propheten zu allen Zeiten verkündet wurden. Und so wird sich alles erfüllen, weil mein Wort Wahrheit ist und ich selbst durch dieser Prophetenmund gesprochen habe. Alles, was ich voraussagen ließ, das Ende betreffend, sollte nur euch Menschen anspornen zur Arbeit an eurer Seele. Und darum hat es oft in dieser Erlösungsperiode Zeiten gegeben, wo die Menschen glauben konnten, dass das Ende bevorstand. Und auch das war nötig, weil die Verderbtheit der Menschen einen Eingriff meinerseits glaubhaft machte und immer wieder einige wenige desto eifriger ihre Seelenarbeit in Angriff nahmen und wahrlich gerettet waren für das ewige Leben. Doch es war die Zeit noch nicht erfüllet. Es hatte der Satan noch nicht die uneingeschränkte Macht über die Menschen gewonnen, wenngleich auch in jener Zeit wahre Teufel auf Erden ihr Unwesen trieben. Es war der Menschheit eine längere Zeit zugebilligt worden, weil noch viel gebundenes Geistiges sich verkörpern musste zum Zwecke der letzten Willensprobe auf dieser Erde. Mein Heilsplan wickelt sich ab laut Gesetz ewiger Ordnung. Und kein Tag früher oder später wird eine Epoche beendet, weil ich von Ewigkeit ersah, was dem Geistigen dienet oder ihm hinderlich ist zur Entwicklung. Das Wirken des Satans aber nimmt immer schrecklichere Formen an, weil viel des Gebundenen frei wird und durch seinen Einfluss nun wirket nach seinem Verlangen. Darum nimmt auch das teuflische Gebaren der Menschen zu, je näher das Ende ist. Und mein Gegner glaubt sich deshalb so stark, dass er mich gänzlich wird besiegen können, und er hält sich zuletzt nicht mehr an die Grenzen seiner Machtbefugnis, die ihm gesetzt wurden bei seinem Fall in die Tiefe. Und so wie dieser Zeitpunkt gekommen ist, wird seinem Wirken ein Ende gesetzt. Und das bedeutet das Ende einer Erlösungsepoche. Es bedeutet Auflösung jeglicher Form, Freiwerdung des darin Gebundenen und Wiedereinzeugung in neuen Formen, die dem Reifezustand des Geistigen entsprechen. Und dieses Überschreiten der Machtbefugnis wird deutlich zum Ausdruck kommen und den Menschen ein sicheres Zeichen des nahen Endes sein. Denn mein Gegner wird sich offen gegen mich stellen, indem er die Menschen vergewaltigen will, indem er sie zwingen will, mich abzuleugnen, indem er jegliche geistige Bindung mit mir zerstören will, um alle Menschen in seine Gewalt zu bekommen. Wer um den Zweck des Erdenlebens weiß, der in dem freien Willensentscheid des Menschen besteht, der weiß es auch, dass ein solcher völlig unterbunden wird durch jenen Plan meines Gegners. Und er weiß auch, dass dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich ein Ende setze seinem Wüten, wo ich ihn wieder in Ketten lege mit seinem ganzen Anhang. Und er wird nun auch verstehen alle Prophezeiungen, die auf das Ende hinweisen. Und darum achtet dieses letzten Werkes meines Gegners, an dem ihr deutlich erkennet, in welcher Zeit ihr lebt. Achtet der Bestrebungen, den Menschen jeglichen Glauben zu nehmen. Achtet alles dessen, was deutlich als Wirken des Antichristen erkennbar ist. Und achtet besonders darauf, wie die Menschen angefeindet werden, die in Wahrheit mir dienen und die Wahrheit zu verbreiten suchen. Und so wie ihr alle Anzeichen eines kommenden Glaubenskampfes ersehet, wisset ihr, dass ihr in die letzte Phase des Bestehens dieser Erde eingetreten seid. Und dann wappnet euch, die ihr mir treu bleiben wollet, und gehet mit Zuversicht und Kraft in diesen Kampf, und wisset, dass ich euch vorangehe, dass ihr für mich streitet und wahrlich unbesiegbar seid und bleiben werdet. Und ob ihr auch zahlenmäßig weit unterlegen seid der Schar meines Gegners gegenüber. Doch ihn selbst werde ich schlagen und ihn gefangen nehmen, wenn die Stunde gekommen ist, die bestimmt ist seit Ewigkeit. Und ihr, meine Getreuen, werdet aus diesem Kampf hervorgehen zu neuem Leben und nicht mehr bedrängt werden können von dem, der mein Gegner ist und noch Ewigkeiten mein Gegner bleiben wird. Amen.